Das eben Gesagte war Ergebnis vieler Erfahrungen und Beobachtungen und beständigen Nachdenkens über die seltsamen Erscheinungen. Ich kann mich aber nicht enthalten, die allmählich gewonnenen Schlüsse, die mich mit ziemlicher Sicherheit in das Wesen der Zauberei hineinblicken ließen, noch weiter auseinanderzusetzen. Nach dem obigen wirkte zur Ausübung der Zauberei ein verstorbener und ein lebender Mensch zusammen. Durch die früher geschilderten Abgöttereien nämlich kann es geschehen und geschieht es auch leider bis zu einer schauderhaften Ausdehnung, dass ein Mensch, ohne es zu wissen und zu merken, im Geiste vom Satan gebunden wird, so dass der Geist, freilich ein psychologisches Rätsel, vom Leibe abwesend sein kann, selbst wenn die Seele, wie es scheint, im Leibe gegenwärtig bleibt. Im Geiste wird er in Verkehr und Gemeinschaft mit anderen, auf gleiche Weise gebundenen Menschen gebracht, sowie mit Verstorbenen, die auch mehr oder weniger im Leben sich gebunden hatten. Die Letzteren sind es eigentlich, die die Zauberei ausüben, während die Ersteren zur Herbeischaffung der Materialien angehalten werden. Wider ihren Willen müssen die Lebenden, so konnte es aus mancherlei Äußerung der Dämonen geschlossen werden, die durch Sympathie und so weiter, wie auch durch freche Flüche, durch grobe Fleischessünden und so weiter an den Satan gebunden sind, im Geiste diesen zu Dienst sein. Wiewohl dieser Zwang nach dem Grad der Vergehungen in Abgöttereisünden verschieden ist. Ich wurde zuletzt von selbst darauf hingeleitet, mir ein gewisses satanisches Komplott zu denken, durch welches allmählich nach dem Plane Satans alle Menschen heimlich und mit List sollten von Gott abgezogen werden, damit so Satans Reich allgemeiner und Christi Reich vernichtet würde. Hier hatte die finstere Macht umso mehr Glück, weil alles in der tiefsten Verborgenheit vor sich ging und wo sich etwas kundtat und bemerkbar machte, niemand auch nur im geringsten darauf bedacht war, mit Mut und Glauben ihr entgegenzutreten. Die meisten sogenannten Hexen und Hexenmeister, denen man allerlei Unglück, Krankheit, Plagen an Menschen und Vieh zuschreibt, sind, was sie etwa in dieser Art sind, ohne ihr Wissen und haben höchstens je und je ein Gefühl davon, was sie im Geiste tun, ohne dieses Gefühl sich erklären zu können. Es sind also jedenfalls höchst unglückliche Menschen, und es folgt daraus, dass die Beschuldigung eines lebenden Menschen in der Regel eine Unbarmherzigkeit ist und von vornherein völlig verworfen werden muss, weil sie zu keinem Resultate führen kann, indem die Beschuldigten oft völlig unschuldig sind, und wenn nicht immer, doch in der Regel, wenn man sie auch, wie in Hexenprozessen geschehen ist, mit Marterwerkzeugen zum Geständnis bringen will, sich als unschuldig betrachten. Ich danke Gott, dass ich von Anfang an von dem Grundsatz ausgegangen bin, keine Beschuldigung, zu der ich oft Veranlassung hatte, bei mir aufkommen zu lassen und niemand für das anzusehen, wofür ich ihn hätte vielleicht ansehen können. Ich wäre dadurch in eine schauerliche Verwirrung geraten, in welcher Satan mit mir und meiner Sache gewonnenes Spiel gehabt hätte. Wenn übrigens der gebundene Mensch von dem, was er im Geiste tut oder zu tun gezwungen ist, kein Bewusstsein im gewöhnlichen Leben hat, so folgt daraus nicht, dass er dafür nicht zurechnungsfähig ist. Er ist es schon darum, weil die Sünde der Abgötterei seiner Gebundenheit zugrunde liegt, sodann, weil auch im Geist ihm der freie Wille bleibt, dem Satan sich völliger hinzugeben oder nicht. Alle Zurechnung und Folge aber mag verschwinden, wenn nur die getriebene Abgötterei erkannt und bereut wird als eine der schwersten Sünden, weil sie direkt wieder das erste Gebot geschieht und den eigentlichen Abfall von Gott ausmacht. Weil aber die Abgöttereisünden im Leben sollen bereut werden, was aber nicht geschieht, indem man entweder keine Gefahr daraus fürchtet oder wenigstens, wenn man auch ein unerklärliches Grauen davor hat, die Gefahr nicht erkennt und hoch genug anschlägt, so dauert meist die Gebundenheit nach dem Tode fort. Jetzt gehen dem betrogenen und durch des Teufels List gefangenen Menschen die Augen auf. Jetzt bleibt es ihm aber auch noch freigestellt, ob er sich dem Dienste Satans völlig hingeben wolle oder nicht. Im ersten Falle wird er förmlicher Zaubergeist, der nun vom Satan angehalten wird, vermittelst anderer lebender Zauberer auf verschiedene Weise die Menschen zu plagen, entweder an ihrem Leibe oder an ihrem Viehbesitz oder sonst. Der Zweck dieser Plagen ist kein anderer, als die Menschen so in die Enge zu treiben, dass sie wiederum zu abergläubischen und abgöttischen Mitteln greifen, um selbst wieder verstrickt zu werden. So erscheinen viele Unglücksfälle, die den Menschen treffen, als eigentliche Hiobsprüfungen, von Gott zugelassen, weil sich ergeben soll, ob der Mensch darüber Gott gesegnen wolle oder nicht. Ach, wie leben und handeln doch die Menschen so sicher in den Tag hinein? Die Zauberei der Lebenden hat übrigens viele Stufen. Auf der niedrigsten Stufe stehen diejenigen, welche nur etwa, wie man sagt, sich, das heißt an und für sich brauchen lassen und dadurch sich verstricken, ohne fortan ein Bewusstsein davon zu haben. Die höchste Stufe ist die eigentliche Schwarzkunst, bei welcher der Mensch mit vollkommenem Bewusstsein dem Satan dient, der ihm die Kräfte verleiht. In der Mitte zwischen beiden Klassen stehen diejenigen, die aus dem Gebrauch von Zaubermitteln ein Gewerbe machen und sich von den Leuten gebrauchen und holen lassen, wobei sie gewöhnlich nach gedruckten Büchlein, deren viele unter dem Volke verbreitet sind und die eigentliche Offenbarung des Satans sind, oder nach Tradition ihr Wesen treiben. Diese dritte Gattung von Zauberern kann lange Zeit mit dem scheinbaren Bewusstsein, Wohltäter der Menschen zu sein, ja mit dem Rufe großer Frömmigkeit, ihre Formeln sprechen und Manipulation vornehmen. Obwohl stets mit bösem Gewissen, wird aber durch dieses Heidenwerk immer tiefer verstrickt und tritt der Gefahr, eigentlicher Schwarzkünstler zu werden, immer näher. Am nächsten daran, wiewohl vielleicht immer noch betrogen, sind diejenigen, welche vom Teufel, dass ich so sage, geradezu Geister zu Ratgebern erhalten und die den Namen und das Alter von den hilfesuchenden Leuten verlangen, vermittelst deren sie sich bei den Geistern befragen. Diese Dämonen erscheinen ihnen durch gewisse Mittel, die sie anwenden, auch vermittelst eines Spiegels, entweder sichtbar oder unsichtbar, und beantworten die an sie gemachten Fragen, natürlich nicht ohne Interesse für das Reich der Finsternis. So kommen Christen dazu, sich bei Beelzebub Rat zu erholen. Eigentliche Schwarzkünstler sind die, welche sozusagen einen förmlichen Bund mit dem Teufel geschlossen haben, was entweder einzeln oder durch Anschluss an gewisse Gesellschaften, denen solcher Bund insgeheim zugrunde liegt, geschehen mag. In beiden Fällen finden Unterschreibungen mit Blut statt, indem man sich in die Finger oder sonst wohin ritzt und das ausfließende Blut zur Namensunterschrift benutzt. Geschieht eine Verschreibung einzeln, so kann es entweder durch eine förmliche satanische Verschreibung, von welcher aber der Mensch nicht immer das Bewusstsein behält, oder im Geiste geschehen, da dem Menschen abermals kein Bewusstsein davon bleibt. Was die Schwarzkünstler suchen, ist hauptsächlich Glück, Wollust, Geld und Schutz wider die Gefahren des Leibes, und die Künste, die sie besitzen, sind sehr mannigfaltig. Sie können sich Geld verschaffen, sich unsichtbar machen, gerade wie nach dem obigen materielle Gegenstände unsichtbar gemacht werden können, in wenigen Augenblicke hunderte von Meilen sich entfernen, und zwar mit ihrer ganzen Persönlichkeit. Namentlich können sie hunderte von Stunden weit Menschen töten und auch Schlagflüsse, an denen oft die gesündesten Menschen unerwartet hinsterben, können Folgen eines Zauberschlags aus näherer oder fernerer Entfernung sein. Auch Brandstiftungen verüben sie unsichtbar. Ich muss es natürlich jedermann freigestellt sein lassen, von diesem Ding zu glauben, was er will. Aber ach, der schauerlichen Gewissheit, die mir vor dem Vorhandensein derselben geworden ist. Aber ein im Glauben an den, der Schlange den Kopf zertreten, unternommener Kampf, wider diese finsteren Kräfte, konnte unmöglich des Sieges verfehlen. Größer noch ist unser Heer.